26. Kapitel: Einige Kriegstagungen der Freimaurer. Ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu erheben, sei hier eine Reihe von Freimaurertagungen während des Weltkrieges zusammenhängend besprochen und ihr jeweiliger Zweck hervorgehoben. Ebenso seien noch einige Tatsachen kurz erwähnt, aus denen hervorgeht, dass sich die Freimaurerei stets gegen einen vorzeitigen Frieden ausgesprochen hat. Zunächst sei hier nochmals der Bemühungen des Fürsten Bülow gedacht, der im November 1914 Verhandlungen zwischen Italien und Österreich angebahnt hatte, um den Kriegseintritt Italiens zu verhindern. Wer hat diese Absicht durchkreuzt? Die Weltfreimaurerei. Am 12. Februar 1915 wurde in Paris der Eintritt Italiens in den Weltkrieg von den Großwürdenträgern der englischen, französischen und italischen Freimaurerei endgültig beschlossen. Am 20. September 1915 wurde in allen italischen Städten ein Plakat angeschlagen, in welchem die Friedensbemühungen des Papstes Benedikt XV. Verhöhnt wurden. Von wem diese Kundgebung ausging? Vom Großorient von Italien. Ebenfalls noch im Jahre 1915 erließ die französische Großloge in Verbindung mit der belgischen Großloge ein Rundschreiben an die amerikanischen Logen, worin sie aufgefordert wurden, den Friedensbestrebungen der amerikanischen Pazifisten entgegenzuarbeiten. Am 28. Mai 1916 fand in Genf eine geheime Zusammenkunft von freimaurerischen Großwürdenträgern statt, um sich neuerdings gegen die Friedensbemühungen des Papstes Benedikt XV. Zu wenden und der Entente das Durchhalten anzuempfehlen. Als Teilnehmer an dieser Geheimversammlung werden unter anderem genannt der Großmeister Bruder Herzog von Konau, der französische Großmeister General Bruder Perrin und der portugiesische Großmeister Bruder Magalhães Lima. Mitte Dezember 1916 tagte ein Freimaurerkongress in Rom. Beim Bankett zu Ehren der fremden Hochgradmaurer erklärte Bruder Riccardi, der Präsident des erhabenen Großen Rates, dass gekämpft werde, bis Serbien und Belgien ihre Selbstständigkeit zurückerhalten haben und bis Elsass-Lothringen wieder französisch sei. Im April 1917 fand eine allstaatliche Freimaurertagung in Paris statt, die sich mit der wichtigen Frage beschäftigte, wie man wohl in Deutschland selbst eine starke Bewegung gegen die Monarchie hervorrufen könnte. Demselben Zwecke diente anscheinend auch der sozialdemokratische Friedenskongress in Stockholm, der ja von Freimaurern eingestandenermaßen finanziert worden ist. Auch dort waren die Hauptteilnehmer Freimaurer wie Bruder Dr. Viktor Adler, Bruder Branting, Bruder Trölster, Bruder van der Velde. Jedenfalls steht fest, dass der deutsche Sozialdemokrat Bruder Scheidemann mit der Forderung zurückkam, Deutschland müsse ganz und gar demokratisiert werden. Scheidemann war also nichts anderes als das Sprachrohr der Entente Freimaurer. Das Wort Demokratisierung wurde offenbar nur deshalb gewählt, weil man das deutlichere Republikanisierung noch nicht zu gebrauchen wagte. Ende Juni 1917 fand der Weltkongress der Freimaurer in Paris statt, an dem sich, mit Ausnahme der Deutschen, Freimaurer zahlreicher Staaten beteiligten. Dort wurde nun neuerdings die freimaurerische Entente-Friedensbedingung aufgestellt, Zurückgabe von Elsass-Lothringen an Frankreich, Errichtung eines unabhängigen Polen, eines unabhängigen tschechoslowakischen Staates, restlose Zerstückelung Österreich-Ungarns und damit Befreiung der vom Hause Habsburg unterdrückten Nationalitäten. Außerdem war Zweck dieser Tagung die Begründung einer Vereinigung aller Nationen, also Schaffung des Völkerbundes. Die letzte große Kriegstagung der Weltfreimaurerei fand gegen Ende September 1918 in Paris statt. Die Größe dieser Tagung wird durch den Hinweis veranschaulicht, dass auf ihr nicht weniger als 300 Logen des Grand Orient de France vertreten waren. Auch die Großloge von Frankreich war stark beteiligt, ebenso das Ausland. Auch hier begegnen wir wieder dem Großmeister Herzog von Konau, dem Großmeister General Perrin, dem Großmeister Magalhães Lima. Den verbündeten Mächten wurde tiefe Ehrerbietung, Dank und Bewunderung ausgesprochen und die Gewissheit des Triumphes zum Ausdruck gebracht. Weiters wurde gewünscht, dass der Völkerbund endlich geschaffen werde, dem aber nur solche Staaten beitreten dürfen, die von freimaurerischen Regierungen geleitet werden. Bemerkenswert ist, dass schon früher vom französischen Parlamente dem freimaurerischen Abgeordneten Bruder Le Bay, Schriftführer des Großorients von Frankreich, die Ausarbeitung der Grundlagen für diesen Völkerbund übertragen worden war. Die Gewissheit des Triumphes hatten also die Weltfreimaurer bereits im September 1918.